Die Kinder des Hauses, Fragment von Friedrich von Schiller, Entwürfe. Louis Narbonne hat den Pierre vergiften lassen und die Schuld des Mordes auf seinen eigenen Sohn zu lenken gewusst, dessen Aufführung ihm dabei sekundierte. Er wusste es zu machen, dass dieser an demselben Tag entfloh, vielleicht aus Desperation über ein anderes Vergehen, und so wurde er für den Mörder gehalten, indem der wahre Mörder in den Besitz aller seiner Rechte trat und nach 6 oder 8 Jahren um die Braut warb, welche jenem Unglücklichen bestimmt war. An dem Tage, da er sie heiraten sollte, kommt der Sohn verborgen zurück. Auch der Gehilfe der Mordtat muß durch ein Verhängnis da sein, und Narbonne muß bei den Gerichten selbst den Anlass geben, die Entdeckung herbeizuführen. Alles muß zusammenkommen, den Vatermord evident zu machen und auch die Flucht des Mörders zu erklären. Alles muß zusammenkommen, den wahren Mörder außer alles entfernten Verdachts zu setzen. Philipp Narbonne kann eines Duells wegen entflohen sein. Er glaubt, seinen Gegner ermordet zu haben. Er ist nach den Inseln gegangen und kommt zurück, teils durch die Macht der Liebe zu seiner Braut, teils aus kindlicher Pietät, um seine Eltern zu sehen. Er hält sich verborgen, verborgen sieht er seine Braut, eine schreckliche Szene, weil sie einen Vatermörder in ihm zu erblicken für möglich hält, obgleich sie nie davon überzeugt wurde. Szene mit einem alten Diener des Hauses, der auch an seine Unschuld glaubte. Was er erfährt, nimmt ihm allen Mut, Gerechtigkeit zu suchen. Er ist entschlossen, wieder zu gehen. Und so würde er wirklich gegangen sein, wenn nicht Ludwig Narbonne selbst durch etwas anders dazu veranlasst, die Gerichte in Bewegung gesetzt hätte. Dieser hält sich nämlich für ganz sicher, ja, er hat an demselben Tag den Totenschein des einzigen, den er fürchtete, erhalten. Nun mußte es sich fügen, daß er eines Diebstahls wegen die Polizei in Bewegung setzte. Diese findet den Sohn auf dem Grabe des Vaters. Philipp Narbonne kommt mit dem Handlanger des Louis zusammen, den dieser Letztere an diesem Tage zu einer heimlichen Zusammenkunft herbeibeschieden hatte, in der Absicht, ihn zu ermorden. Er führt wirklich die Tat aus, aber durch ein eigenes Verhängnis muß Philipp in der Nähe sein, ihm zu Hilfe eilen. Die Entdeckung geschieht. Narbonne lässt seinen Bruder ermorden, eben da dieser eine neue Heirat tun wollte. Weil er aber sehr behutsam ist, so richtet er es so ein, dass die Entdeckung unmöglich wird. Entweder muß Pierres Tod natürlich erscheinen und die Spur der Gewalt von außen entfernt werden, ein glühend Eisen in den Schlund, oder der Verdacht der Gewalttat muß anderswohin geleitet werden. Die Polizeiforschungen sind es auch, die den Mörder aufjagen und an dem verhängnisvollen Tag herbeibringen. Dies muß aber sehr motiviert sein, man muß die Nähe dieser Person erfahren, ehe sie der Polizei in die Hände fällt, und der Grund ihrer unzeitigen Ankunft muß einleuchtend sein. Der Mörder kommt zu gewissen Zeiten, um Geld zu holen. Verdacht entsteht aus einem Versuch zu entfliehen. Alles muß gerade in den unglücklichsten Moment für Narbonne fallen, daß es aussieht, als wenn das Schicksal unmittelbar es dirigierte, obgleich das Zutreffen jedes einzelnen Umstands hinreichend motiviert sein muß. Es kann sein Unstern wollen, daß er einen Brief falsch überschreibt oder zwei Briefe, welches zwei höchst fatale Folgen für ihn hat. In dem einen schreibt er einem Freund, ihm den Kapitän vom Hals zu schaffen, in dem andern schreibt er dem Kapitän, sich an einem gewissen Ort einzufinden. Diese Briefe verwechselt er in einem Moment großer Unruhe. Der Kapitän erfährt also den Mordanschlag auf seine Person, der andere wird bestellt, eiligst zu kommen. Es kann ein großer Wechselbrief sein, der ihm wegkommt. Er hat ihn in der Zerstreuung statt eines Briefs weggeschickt, und zwar an den Mörder, dem er einen kleinen hatte schicken wollen. Wie wurden die Kinder weggeschafft? Erstens, sollten sie ermordet werden und wurden erhalten ohne Louis' Wissen? Zweitens, wurden sie nur für tot ausgegeben und mit Wissen Louis Narbonnes erhalten? Drittens, oder verloren sie sich nur? Kinder sollten aus der Welt geschafft werden und wurden ohne Wissen Narbonnes gerettet. Man verkauft sie an eine Zigeunerin. Louis war etwa ein Jahr vor dem Verschwinden der Kinder auf einen Besuch dagewesen und hatte in dieser Zeit mit der Madeleine, die damals ein junges Frauenzimmer war, verbotenen Umgang gehabt und die Beiseitbringung der Kinder mit ihr verabredet, Motive, wodurch sie zu diesem Verbrechen verleitet wird, Aussicht, etwas in diesem Hause zu bedeuten, Neigung zu Louis. Nachdem Louis Besitzer des Hauses geworden, hat er Madeleine große Gewalt darin gegeben. Zugleich hat er ihr versprochen, nie zu heiraten. Madeleine hatte die zwei Kinder einer Zigeunerin verkauft oder übergeben und ausgesprengt, daß sie bei einem Brand umgekommen. Adelaide war bis in ihr 12. Jahr bei der Zigeunerin, Sainte-Foy aber entlief ihr schon in seinem 10. Jahr, nachdem er 5 Jahre bei ihr zugebracht. Art, wie er in die Vaterstadt und zu Narbonne kam. Er ist damals gerade 14 Jahre alt, also 9 Jahre älter, als er sich daraus verloren. Er kann also den Ort nicht, ihn selbst kann niemand erkennen. Adelaide wurde von ihrem Bruder gleich getrennt und blieb so lange bei einer Zigeunerin, bis sie anfing, in die mannbaren Jahre zu treten. Da trieben die Verfolgungen, die sie von den Männern auszustehen hatte, sie zur Flucht, wie sie in die Vaterstadt und zur Kenntnis Sainte-Foy kam. Der Aufenthalt unter den Zigeunern hat Sainte-Foy ein gewisses unstetes Wesen gegeben. Besonders hasst er die Ruhe im Hause und liebt sich ein freies Wandern. Auch hat er vom Mein und Dein unschuldigere Begriffe. Narbonne ist ein reicher, angesehener, mächtiger Particulier in einer französischen Provinzialstadt, Bordeaux, Lyon oder Nantes, dabei ein Mann in seinen besten Jahren zwischen 40 und 50. Er steht in allgemeiner öffentlicher Achtung durch seinen Charakter und sein rechtliches Betragen. die Neigung, die man zu seinem verstorbenen Bruder Pierre Narbonne gehabt, hat sich schon auf seinen Namen fortgeerbt. Er ist der einzige Übrige dieses Hauses, weil sein Bruder keine Erben hinterließ. Denn zwei Kinder, welche Frau von Narbonne geboren, verbrannten bei einer Feuersbrunst oder ertranken durch Sorglosigkeit der Bedienten. Nach dem Tode Pierres war Louis der einzige Erbe. Er war damals abwesend und kam zurück, die große Erbschaft anzutreten und seinen beständigen Aufenthalt in derselben Stadt zu nehmen. Seit dieser Zeit sind 10 Jahre verflossen und Narbonne ist nun im Begriff, eine Heirat zu tun und sein Geschlecht fortzupflanzen. Er hat eine Neigung zu einem schönen, edlen und reichen Fräulein Victoire von Ponty, deren Eltern sich durch seine Anträge geehrt finden und mit Freuden ihre Tochter zusagen. Nun ist zu merken, dass vor ungefähr 6 Jahren ein junger Mann namens Saint-Foix in Narbonnes Haus als Waise aufgenommen worden, viele Wohltaten von ihm erhalten und wohl erzogen worden. Der junge Mensch, damals 14 Jahre, war sehr liebenswürdig und durch seine Hilflosigkeit ein Gegenstand des Mitleids für die ganze Stadt. Narbonne öffnete ihm sein Haus und übernahm es, für sein Wohl zu sorgen. Er lebte bei ihm, nicht auf dem Fuß eines Hausbedienten, sondern eines armen Verwandten, und die ganze Stadt bewunderte die Großmut Narbonnes gegen diesen jungen Menschen, den man schon zu beneiden anfing. Saint-Foix machte schnell große Fortschritte in der Bildung, die ihm Narbonne geben ließ. Er zeigte ein treffliches Naturell des Kopfs und Herzens, zugleich aber auch einen gewissen Adel und Stolz, der ihm wie angeboren ließ und dem armen, aufgegriffenen Waisen, der von Wohltaten lebte, nicht recht zuzukommen schien. Er war voll dankbarer Ehrfurcht gegen seinen Wohltäter, aber sonst zeigte er nichts Gedrücktes noch Erniedrigtes. Er schien, indem er Narbonnes Wohltaten empfing, sich nur seines Rechtes zu bedienen. Sein Mut schien oft an Übermut, eine gewisse Naivität und Fröhlichkeit an Leichtsinn zu grenzen. Er war verschwenderisch frei, Vieh und eifersüchtig auf seine Ehre. Victoire hatte öfters Gelegenheit gehabt, diesen Saint-Foix zu sehen. Bald empfand sie eine Neigung für ihn, welche aber hoffnungslos schien. Die Bewerbungen Narbonnes um ihre Hand, vor denen sie ein sonderbares Grauen hatte, verstärkten ihre Gefühle für Saint-Foix, umso mehr, da dieser von Narbonne selbst bei dieser Gelegenheit öfter an sie geschickt wurde. Saint-Foix betete Victoire von dem ersten Augenblicke an, als er sie kennenlernte, aber seine Wünsche wagten sich nicht zu ihr hinauf. Er hatte ein anderes Mädchen kennenlernen, welches so wie er selbst elternlos war und dem er einen großen Dienst geleistet hatte. Für diese hatte er eine zärtliche Freundschaft. Leidenschaft und Anbetung hatte ihm Victoire eingeflößt. Zwischen beiden war sein Herz geteilt, aber ohne dass er seine Gefühle konfundiert hätte.